Der Vorsitzende des Zentralvorstandes des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas, Lee Myung-gil, nahm am 30. Mai eine Stellung. Darin hieß es: Auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas wurden die neuen Linien und Kurse für die Vereinigung des Vaterlandes dargelegt. Sie sind die höchst richtigen Vereinigungslinien in Widerspiegelung des erhabenen patriotischen Willens des verehrten Marschalls Kim Jong-un dazu, durch die Erfüllung des lebenslangen Wunsches der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il der koreanischen Nation um jeden Preis das Vereinigte Land zu schenken. Infolge der volksfeindlichen Politik des konservativen Regimes, der Atomkriegsübungen mit den USA, des ungleichen Freihandelsabkommens mit den äußeren Kräften und weiterhin wird das Akkuland in Südkorea, das von Generation zu Generation vererbt wird, jeden Tag verwüstet. Die Wirklichkeit zeigt, dass nur die Vereinigung des Vaterlandes den südkoreanischen Bauern es ermöglicht, das Land, wo sie von Generation zu Generation friedlich lebten, fruchtbar zu machen und glücklich zu leben. Man sollte für die konsequente Durchsetzung der drei Chartas für die Vereinigung des Vaterlandes und der großen gemeinsamen Vereinigungsprogramme der Nation, deren Richtigkeit in der Realität bewiesen wurden, mutig kämpfen. Lee Myung-gil appellierte herzlich an alle Bauern im Norden und im Süden dazu, sich Hand in Hand unter dem Banner durch unsere Nation selbst zur selbstständigen und friedlichen Vereinigung des Vaterlandes wie ein Mann zu erheben.